So. So, also wir starten, wie Ja, erstmal guten versprochen. Morgen, Friedemann. Ja, guten Morgen, lieber Wahrheitsjäger, ja. Wenn ich mal aufpasse, dass ich mich da nicht verspreche. Aber, ja, du hast dir inzwischen alle Ehre verdient. Und es kommt mir immer die Frage, ja, wer ist? Ich hätte auch gern Kontakt. Aber das Ganze nochmal zusammenfassend, ja. Also der liebe Wahrheitsjäger, der beruflich und auch von der Ausbildung her, Studium, Theologie und in, darf man das sagen, in der Computerbranche oder Software. Und ja, hast dir da auf jeden Fall einen guten Namen gemacht. Und vielleicht ist ja schon der eine oder andere, der deine Stimme kennt. Aber du hast auf jeden Fall auch in Universitäten quasi unterrichtet, richtig? Ja. Ja. Und ja, die Menschen sind sehr begeistert von deiner, wie soll man es erklären, ja? Man hört auch dir gerne zu. Also man könnte dir stundenlang zuhören, wie du die Weltlage und das Ganze dann auch von der theologischen Seite oder verschiedene Bibelstelle, die da in die Themen wirklich hineinpassen. Ja? Ich bin ja, was die Bibel angeht, auch kritisch. Ja? Denn, und, aber du hast da ein, wie soll man sagen, ein gesegnetes Händchen, um die Weltlage sehr gut zu analysieren. Also herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch. Ja? Teil 2. Und wir haben ja jetzt aktuell die Ostertage, wo man auch ein bisschen runterfahren kann, mal ein bisschen so in sich gehe. Und deshalb nutzen wir diese Phase und gehen mal in die aktuellen Themen rein. Ja, denn, ja, was soll man da noch sagen? Ja, ich sage ja immer, mein Spruch ist immer, die sind restlos am Arsch. Und egal was versucht wird, der Schuss geht jedes Mal nach hinten los. Und das ist ja jetzt gerade in 2024 seit Januar so sichtbar. Ja, viele haben Angst, Pandemievertrag, WHO und ja, die werden nun Atomkrieg und. Ja, und Woche für Woche können wir erkennen, nichts mehr, aber auch gar nichts mehr funktioniert. Ja, wie ist deine Sicht auf die Lage? Ja, wie können wir das Ganze einschätzen? Wir haben ja viele Highlights im Moment, also Brücke Baltimore, Attentat in Moskau und in der Ukraine gibt es kein Personal mehr, der die Waffen bedienen kann, ja, und. Also, ja, die können Also einem fast schon leid tun. ja, man kann es eigentlich nur noch humoristisch so formulieren. Man ist von der Bedrohungs- und Angstphase des tiefen Staates in die Slapstick-Phase eingetreten. Also der tiefe Staat macht eigentlich nur noch eine Lachnummer. Und man könnte andererseits auch sagen, wir sind von der Phase der angeblichen Verschwörungstheorien in die Phase der Kriminalfälle übergegangen. Also aus der einen Sicht, wenn man es als Film betrachtet, ist jetzt quasi die Slapstick-Phase erreicht, wo es nur noch lächerlich wirkt, was die da machen. Trotzdem bitte nicht unterschätzen, die sind immer noch gefährlich. Und auf der anderen Seite, wenn man es jetzt von der Seite der Wahrheitsbewegung her sieht, die Schwurbelphase ist durch. Ich glaube, der Feiko war es, der das gesagt hat, was sind es, die Tiefstaatler gegen die Verschwörungstheoretiker steht 0 zu 183 oder so, hat er gemeint. Also es geht jetzt durchaus in die Phase über, wo nicht mehr von Verschwörungstheorien die Rede sein kann, sondern wir haben Kriminalfälle vor uns. Ja, das ist also spätestens mit diesen RKI-Papieren deutlich geworden. Also da geht es wirklich um die Wurst, weil ja da substanziell auch Rechtsbrüche ganz gravierender Art und Natur ins Blickfeld rücken, wenn sich das alles so bewahrheitet, wie das zunächst mal aussieht oder den Anschein hat. Und möglicherweise dann auch diese Nürnberger Kodexgeschichte gravierend zupackt, zumal wir ja noch keine Friedensschlüsse nach dem Zweiten Weltkrieg haben und alles unter Kriegsrecht stattfindet. Das heißt, all diese ganzen, ja, Kriminalfälle, wenn es denn solche sind oder wenn sich das weiter so erhärtet, dass das welche sind, dann geht da mancher Hintern auf Grundeis, weil Das fällt dann unter Kriegsstrafrecht. Ja. Da wäre meine erste Frage, RKI, also meine Gedanken, ich habe ja selber, ich bin ja auch ein Opfer der Justiz, ja, und ich habe selber erlebt in Gerichtsverhandlungen, wir hatten alle Beweise, ja, die Gegenseite hatte keinen Beweis, also sprich Corona-Verstöße, ja, illegale Party oder egal was war. Ja, die Richter entscheiden ja weisungsgebunden nach dem System. Und ein Richter sagte bei mir dann in der Verhandlung, beim Herrn Mack brauchen wir keine Beweise. Wir wissen ja, was er für eine Gesinnung hat. Und das reicht, um das Urteil zu fällen. Wortwörtlich, ja. Also ich war unschuldig. Ich konnte beweisen, dass ich unschuldig bin. Aber der Richter hat aufgrund meiner Gesinnung mich dann verurteilt. Bußgeld 6.300 €. Ja, bla bla bla, für erzieherische Maßnahmen. Das stand im Bußgeld noch drin. Erzieherische Maßnahmen, Bußgeld 6.300 €. Weil wir uns getroffen haben mit 10 Leuten, was man hätte nicht dürfen, weil ja Ausgangssperre, Lockdown. So. Und wenn ich dann RKI nehme, dann hatte man den Richter in Weimar, der das Maskenurteil gefällt hat, dass die Kinder keine Maske mehr tragen müsse. 2021, der hatte Hausdurchsuchung, wurde suspendiert und so weiter. Also wie kann ein Richter in der jetzigen Phase gegen seine weisungsgebundene Befugnis so ein Urteil treffen und dann die RKI-Files freigeben? Das wäre meine erste Frage, weil Lauterbach sagte, das waren ausländische Geheimdienste, wahrscheinlich aus Russland, also Putin hat dafür gesorgt, dass das veröffentlicht wird. Ja, also Ja. ich sage immer, von unten beißen die Piranhas und von oben beißt der Löwe von Juda. Ja. Die sind jetzt wirklich zwischen Stamm und Borke. Das heißt, diese Richter, die haben die ganze Zeit gemeint, sie könnten und müssten auf kleine Leute rumhacken. Und wir sehen das ja allenthalben, diese ganze linksgrüne Szene, die lebt ja von Lüge. Also eine Partei wie die Grünen zum Beispiel. Die sind nur so lange eine Friedenspartei, bis sie an der Macht sind, dann werden sie automatisch zur Kriegspartei. Sie sind nur so lange eine Umweltpartei, bis sie an der Macht sind, dann werden sie zur Umweltzerstörer Nummer eins. Sie sind nur so lange demokratisch, bis sie an der Macht sind, dann schaffen sie zunächst mal die Opposition ab und möglicherweise dann alle Wahlen. Ja, das werden sie zur Diktatur. Also wer das noch nicht begriffen hat, tut mir leid. Der sieht das Offensichtliche nicht, ja. Das ist dann dieses Sprichwort von den Tomaten und den Augen. Aber wir sehen, dass also dieser sogenannte tiefe Staat zunächst mal von mächtigen Instanzen, und das meine ich jetzt mit dem Löwe von Juda und Trump und Putin und vielen anderen auch, die sind von oben gebissen worden und richtig zusammengestutzt worden. Und dann haben sie gemeint, sie können quasi den Blitzableiter nach unten spielen und auf die kleinen Leute treten. Und die fangen jetzt an, zurückzubeißen. Das heißt, die begreifen jetzt, Moment mal, das ist ja alles Unrecht. Und die beginnen jetzt mit der Beweissicherung. Das heißt, die gehen jetzt hin und sagen, dieser Richter, in deinem Fall weißt du ja genau, wer es ist, der hat dieses und jenes Unrechtsurteil gesprochen und das wird nicht mehr allzu langer Zukunft dann sein Fall sein, wo er auf der Anklagebank sitzt. Oder einer seiner Anklagefälle. Vielleicht wird es subsummarisch dann mit noch vielen anderen Anklagen, die andere Leute gegen ihn haben, da dann eine Rolle spielen. Aber die Sache, die ist einfach die, dass diese Geschichte schon in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Und die kleinen Leute fangen jetzt von unten an, das System anzubeißen. Das heißt, die kommen immer mehr in eine Sandwich-Position. Und diese Sandwich-Position wird zunehmend unangenehm. Das heißt, von oben kriegen sie Druck, von der mächtigen Seite, und von unten werden sie immer stärker bedroht. Und da ist jetzt für die kleinen Leute noch die Gefahr, bislang können die noch einiges tun. Sie können noch Schaden machen, sie können noch Razzien machen, sie können noch die Leute quälen. Nicht mehr lange. Dann dreht sich das und dann werden die Leute zurückbeißen. Und das mit der Beweissicherung ist ja klar. Jedes Handy hört mit. Die Polizisten sind mit neuem Funkgeräten ausgerüstet worden, digital. Also die sollten mal gucken, warum werden die Batterien von diesen Funkgeräten leer, auch wenn die ausgeschaltet sind. Ja, die müssen genau wie Handys immer geladen werden und geladen werden und geladen werden. Früher, ich hatte mal vor Jahren so ein altes Club-Handy von Motorazr, hieß es. Und wenn du das ausgemacht hast, dann war es aus. Und die Batterie behielt die Ladung über Monate. Und wenn du es wieder eingeschaltet hast, war die Batterie noch voll. Mach das mal mit dem iPhone. Das ist nach einer Woche oder zwei ist es leer. Auch wenn es ausgeschaltet war. Warum? Weil das hört mit und transportiert Informationen über LTE an irgendwo welche Stellen, wo du es nicht willst. Und genauso geht es mit diesen Sprechgeräten von Funk, von Polizeifunk, von Feuerwehrfunk, von Notretterfunk und was. Die sind alle, wird mitgehört. Und das machen nicht mehr Menschen. Das ist nicht wie früher in der DDR oder noch früher im Dritten Reich, dass man da irgendwelche Telefonladungen mit Krokodilklemme angezapft hat. Dann hat es im Hörer geknackst und dann hat man gewusst, ah. Und dann hat einer mitgeschrieben, sondern das geht per KI. Die künstliche Intelligenz setzt gesprochenes Wort direkt in ASCII-Text um. Das heißt, das werden hinterher durchsuchbare Dateien. Und die werden alle in einem Datenzentrum in Utah, in Salt Lake City gespeichert. Und da wird kein einziges Gespräch der Welt, wird dort nicht aufgezeichnet und gespeichert. Das heißt, wenn es dann irgendwann zu Gerichtsverfahren kommt und man sagt, der Richter XYZ, der hat ja Unrechtsurteile gesprochen und der behauptet, er wüsste von nichts oder er hätte das nicht bedacht oder nicht gewusst oder war es nicht, dann weiß man, was für Handygespräche der geführt hat. Und dann weiß man ganz genau, der hat es gewusst. Der hat sogar Befehle gekriegt, wie er zu urteilen hat. Und dann sitzt der ganz böse in der Tinte. Ja, Also da die läuft da Beweise, es ist keine die nachgelagerte Forschung. Datenspeicherung und die Auswertung dieser Datenspeicherung, das läuft hundertprozentig schon längst über künstliche Intelligenz und somit können die alles zuordnen. Und das war schon zu Obamas Zeit bei Dr. Angela. Ja, da kam es ja dann raus, dass jedes Gespräch der Kanzlerin ist in Amerika vom Deep State, aber mit Sicherheit auch eben von der anderen Seite dann nachverfolgbar. Und aber wie schätzt du die Theorie von Lauterbach ein im ersten Moment, als er sagte, ausländische Geheimdienste? Ich glaube, er hat recht. Ich denke, da ist zumindest Folgendes Wahres dran. Er merkt, dass der Richter von einer anderen Seite befehligt wurde als von seiner. Sonst hätte der nicht gegen ihn und sein Ministerium so geurteilt. Und das ist richtig. Der kriegt von höherer Stelle einen Einlauf und kriegt gesagt, du winkst das jetzt durch. Ihr könnt es noch ein bisschen schwärzer, aber das müsst ihr dann irgendwann auch rausnehmen. Das heißt, es wird früher oder später, werden auch diese Schwärzungen entschwärzt. Ich meine, dass der Herr Lausen jetzt hingeht und da mit Tricks rausgefunden hat, wie man das mit ChatGPT und mit wer weiß welchen, ja, das sind clevere Leute. Diese Anons, die sind ja besser als die meisten Forensiker, die bei der Polizei arbeiten. Insofern haben die ganz schlechte Karten. Aber es wird wahrscheinlich auch generell entschwärzt werden. Irgendwann kommt ein höheres Gericht und sagt, ihr müsst es freigeben. Das ist im Volksinteresse. Es sind zu viele Geschädigte. Und dann wird es völlig freigegeben. Also auf Man jeden sieht ja auch an Fall. dieser. Das kann man auf jeden Fall einordnen. Sie haben nichts mehr unter Kontrolle, sie haben nichts mehr im Griff. Also das ist ihnen durch die Hände geglitten und das wollten sie nicht, oder? So muss man das einschätzen. Wie gesagt, Slapstick-Phase, das wollten sie nie. Lächerlich dastehen wollten die nie. Die wollten Angst machen. Am Anfang ging das ja noch. Und das haben sie ja getrieben in Österreich bis hin zur Impfpflicht, die dann aber komischerweise nie durchgesetzt wurde. Also sie haben ein Gesetz erlassen, impfen muss Pflicht oder ist ab heute Pflicht. Und die armen Österreicher, die haben natürlich dann sehr viel Angst gehabt. Nur die Durchsetzung erfolgte nicht und da sind sie zurückgepfiffen worden. Und spätestens da konnte man merken, dass das Drehbuch von woanders geschrieben wird. Ja, deshalb, also die Aufarbeitung Corona oder ja, die öffentliche Aufarbeitung, nennen wir es mal so, weil wir haben das Ganze ja live und in Farbe vom ersten Tag an, ja, gefühlt, gespürt, dann waren Bhakti, Wodarg, Schiffmann, viele Ärzte, die das bestätigt haben, was ich mir gefühlt habe. Und deshalb, wir haben es ja im Prinzip von März 2020 aufgearbeitet, das, was wir jetzt bestätigt kriege in den RKI-Protokollen. So, Punkt. Also das heißt, boah, das ist eine Bombe. Und da kriegen sie massive Probleme, richtig Probleme. Die Frage ist, die Betroffenen, die Angehörige verloren haben oder selber schwerst behindert durch die Impfung, da haben wir immer noch das Problem, dass viele Betroffene gar nicht wahrhaben wollen, dass sie betroffen sind. Ja, die dann sagen, ja, mein Kind war 12 Jahre alt, Schlaganfall in diesem Alter, das kommt halt mal vor. Die wollen es gar nicht wahrhaben, dass das mit der Impfung zu tun hat. Da haben sie noch einen kleinen Vorsprung, noch, ja. Aber wenn das dann mal kippt und die Betroffene wahrhaben, dass sie Betroffene sind, ja, Ja. dann gute Nacht, ja, dann gute Nacht und das wird kommen, das wird kommen. Also dieser linksliberale, ja, Geist, der davon träumt, dass für Sie, für uns nicht, aber für Sie keine Grenzen existieren. Die werden jetzt lernen, dass da durchaus Grenzen existieren und die werden neu gezogen. Uns wollten Sie an die 15-Minuten-Stadt sperren, wie Viehhaltung. Das Ja. heißt, uns ganz enge Grenzen ziehen, aber für sich völlig offene Grenzen, nicht nur nach außen, die Grenzen an den Ländern wegmachen, sondern auch die Grenzen der Moral wegmachen, die Grenzen, die ihnen Verantwortung eigentlich gesetzt haben sollte, die sind ja auch weggegangen, ja. Sie haben gemeint, wir können die Leute umbringen wie Viehzeug. Wir können die einfach massenkeulen. Ja. Im Grunde genommen ist der Gedanke ja schon seit den 60er Jahren mit diesen malthusischen Überbevölkerungshypothesen zu hören, gäbe zu viele Leute und die würden alles wegfressen und die Welt stürbe da dran. Also müssen wir die Leute töten oder zumindest, man nennt es beschönigend, bevölkerungsreduzieren. Ja. Und im Grunde genommen ist damit die Grenze zum Massenmord, zum genozidalen Massenmord schon, wie soll man sagen, weich gekocht worden. Man hat den Leuten eingeredet, zu viele Menschen sind schädlich und die müssen weg. Und damit hat man dann den Paragraph 218 und andere Dinge freigegeben und im Endeffekt Euthanasie. Und jetzt geht es auch wirklich um die Wurst, dass nämlich die, die noch leben, also das eine sind die noch nicht Geborenen betroffen und das andere sind die schon nicht mehr ganz Lebenden, die vielleicht dement im Altenheim sind, betroffen, aber jetzt geht es um die, die dazwischen sind. Und da will man die Grenze wegmachen und generell das freigeben, die zu inkarzerieren, die noch schaffen können und die anderen aus dem Leben zu schaffen. Also es geht um Grenzen, ja, es geht im Wesentlichen um Grenzen. World Economy Forum, Transhumanismus, ja, wenn man ihre Zukunftsgedanken, wenn man sich das überlegt, ja, das hat ja mit Menschheit, mit Moral alles nichts mehr zu tun, was da in ihren Köpfen geplant war. Ne? Und es war geplant, es ist geplant, es war 5 vor 12, weil die hätten das durchgezogen. Ja, da kommen wir ganz kurz noch aufs Ukraine-Thema. Wäre Hillary Clinton 2016 an die Macht gekommen, dann hätte es in Europa richtig heftig gekracht, richtig heftig. Das Ja. war der Plan. Ne? Der wurde ja zum Glück durchbrochen. So, wir sehen jetzt das Ende in der Ukraine. Und da ist zumindest eins jetzt Fakt. Sie haben kein Personal mehr. Sie können jetzt Waffen, Geld schicken, was sie wollen. Es ist kein Personal mehr vorhanden, der die Waffe benutzt und da irgendwo hinfeuert. Also das Militär in der Ukraine ist reduziert auf, weiß ich nicht, vielleicht noch 5 oder 10% Manpower. Und somit auf dem Schlachtfeld ist der Krieg längst verloren. Früher hat man dann kapituliert, aber Das können hier Sie nicht. kennt es ja nicht. Sie dürfen nicht kapitulieren, ja, auch wenn dann gar niemand mehr auf dem Schlachtfeld sein sollte. Und deshalb komme ja jetzt die Fantasiegedanke. Das ist ja gar nicht völkerrechtswidrig und es verstößt ja gar nicht gegen die Haager Landkriegsordnung und gegen die NATO-Regel. Also französische Soldaten dürfen ganz regulär in der Ukraine kämpfen. Das ist alles rechtlich wunderbar. So kann man ja im Moment Ja, die machen da Artikel. Urlaub, das ist alles nur Urlaub. Und ja, warum Macron die Motivation dazu hat, ist ja klar. Da stand sogar medial, wurde das aufgearbeitet, denn Afrika, ihre Koloniemächte in Afrika siechen dahin. Und damit verliert Frankreich viel, viel Vermögen, ja, was sie dringend benötigen für den Haushalt. Und deshalb, Macron hat gar keine andere Wahl, ja. Der muss jetzt auf eine Karte setzen und das französische Militär in der Ukraine opfern, ne. Es gibt noch einen zweiten Grund. Also zum einen mal ist die Musiktruppe Wagner in Afrika schon seit Jahrzehnten tätig und hat diese ganzen Kolonien, die Ex-Kolonien, quasi unterlaufen. Und das wurde auch wunderbar so gemacht, dass es zum Jetzt-Zeitpunkt dann so richtig hochkocht. Und damit verliert Frankreich die Ex-Kolonien, die sie bislang in einer postkolonialen Zeit dann halt noch mit Schulden und anderen Dingen, Erpressung und so weiter bei der Stange gehalten haben. Meistens sind da korrupte Führer, die von Paris und anderen Quellen Geld kriegen und so hängen diese Kolonien da noch an Frankreich. Die gehen jetzt weg. Man hat es gesehen im Niger und anderen. Aber der hat noch einen anderen Grund. Der muss die Leichensäcke erklären, die heimwärts wandern, ja. Die Feldpost bringt halt lauter Tote zurück. Und jetzt muss er damit, er muss ja den Angehörigen irgendwas erzählen. Und dem Volk ja auch. Und deswegen will der jetzt ran ganz offiziell Truppen nach Ukraine schicken, damit er die ganzen Gefallenen, die jetzt schon auf Halde liegen und alle im Kühlhaus liegen, erklären kann. Das ist in Polen dasselbe Problem. Was glaubst du, wie viele Unfälle gerade jetzt im jetzigen Zeitraum bei diesen NATO-Übungen da im Baltikum mit Polen passieren? Ja, die polnische Regierung hat schon lange normale Truppen in die Ukraine geschickt, die sterben jetzt wie die Fliegen. Und die zurückkommenden Leichensäcke werden mit Unfällen bei der NATO-Übung erklärt. Deswegen ist jeden Tag kommen da 10 Pole um. Die fahren alle mit dem LKW gegen die Wand oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie sie das erklären. Aber die haben richtige Erklärungsnot, weil jetzt zu viele Tote da sind, die eigentlich statistisch nicht da sein dürften. Ja, also interessant. Ich habe heute Morgen noch über einen Artikel hingeschaut, wo Amerika jetzt analysiert hat, wie tauglich sind unsere Atomraketen. Und dann musste sie jetzt feststellen, die sind gar nicht tauglich. Also wir können gar keinen Atomkrieg. Ja, das ist das nächste Problem, was jetzt auf sie zukommt. War von vornherein klar, dass sie niemals mit Atomwaffe hantieren werden, auch wenn sie es wollten. Clinton hätte es getan, gell? Also keine Frage. Unter Clinton, Hillary Clinton, für die Beweisvernichtung und so weiter, die hätte Atombombe über Europa kein Problem. Aber davor braucht niemand Angst habe. Also der Schritt in die Atombombe, davor braucht man keine Angst habe. Aber ja, die sind jetzt in dieser Zwickmühle, wo man erkennen kann, die können in der Ukraine jetzt nichts mehr anrichten. Ja, wir haben das Attentat in Moskau, wo so aktuell die Meldungen aus Russland ganz klar, ja, alle Spuren in die Ukraine führen. Also jetzt eine Und Zahlspur. Man hat ja inzwischen herausgefunden, dass die Finanzierung auch daherkommt. ja, genau. So. Und ja, also sagen wir mal, das, was das Thema Ukraine angeht, ich denke, da werden wir jetzt nach Ostern wahrscheinlich, werden sie jetzt so den Rückzug irgendwie einfädeln, wie man das mit der Ukraine dann fallen lassen könnte, weil sie können nichts mehr tun. Sie können in der Ukraine eben nichts mehr anrichten, ne? Und da müssen sie jetzt dann irgendwie auf eine Rückzuggeschichte ablenken. Wie auch immer, also ich gehe davon aus, dass Zelensky jetzt dann fallen gelassen werden wird, weil sie gar nicht mehr können, sie können nicht mehr, ne? Da gibt es diese Rand Corporation. Das ist so eine Art Think Tank oder so ein, wie nennt man das? Also, das sind halt Leute, die vordenken, Strategien entwickeln. Und die haben schon Ende 22 den Amerikanern gesagt, macht, dass er aus der Ukraine rauskommt. Das ist ein verlorenes Spiel. Da könnt ihr nicht gewinnen und versucht irgendwie den Rückwärtsgang dann einzuschlagen. Aber das geht halt schwer, weil, wie gesagt, der tiefe Staat ist kopflos. Und die Rothschild-Insel ist gekapert von den Patrioten. Das heißt, von dort kommen Befehle, die das verunmöglichen. Die können da nicht raus, sie müssen da drin bleiben. Und es gilt einfach darum, die Geldmittelvernichtung von dem Falschgeld, was wir haben, zum einen, zum anderen die Waffenvernichtung von den NATO-Waffen, die müssen weg. Die sind übrigens veraltet, die müssen eh weg. Wir haben mehr Geld in den Unterhalt von diesen dummen Waffen reingesteckt, als man das vernünftigerweise machen sollte. Die sind überteuert und vor allem die Wartung ist überteuert. Deswegen ist es ganz zwangsläufig, dass das weg muss. Auch diese Brücke jetzt da in Baltimore, die sollte weg, weil die auch schon veraltet war und zu reparaturanfällig war. Also da ist vielleicht sogar ein Versicherungsbetrug. Aber wie gesagt, das sind jetzt kleine Details. Da will ich jetzt gar nicht so arg weit rein. Ja, das Thema Es haben wir ja geht nur eh darum, noch. Da kommen wir gleich noch zum Thema Baltimore, weil auch da gibt es ja gute Erkenntnisse. Ne? Die Rand Und Corporation hat, wie gesagt, schon seit langem gesagt, macht, dass er da rauskommt. ja. Insofern ist das zu erwarten, was vollkommen recht nach Ostern. Man hat jetzt das RKI-Zeugs für die Ostergänger, die machen jetzt Besüchle und dann redet man darüber und so weiter und das muss die Volksseele ein bisschen verdauen. Und wenn dann nach Ostern der April anfängt, ja, so richtig ins Gang kommt, dann kommen die April Showers, also die Regenfälle aus dem April, und die bringen dann nochmal dies und das und jenes und drittes und viertes, und zwar in Mengen, wie wir es noch nicht erlebt haben. Deshalb ab Montag offizielles Kiffererlaubnis, ja. Darf ja jeder tun, was er will, mir ist egal. Aber vielleicht ganz gut, dass sich die deutsche Bevölkerung da ein bisschen zunebelt, weil ja, das kommt jetzt richtig dicke, richtig dicke. Und Deutschland spielt nun mal mit eine der größten Rollen. Ja? Also man hat ja durch die Kriege, erst der Zweite Weltkrieg, hat man ja quasi dieses deutsche Gebiet ja, in die richtige Position gebracht für diese Eliten weltweit. Und deshalb ist halt nun mal, wir stecken da Mittel drin. Aber deshalb ist halt weltweit betrachtet Deutschland ein riesengroßes Thema. Ja, und die Unfähigen, also die Darsteller, die das ganze Deutschlandschiff im Moment, sagen wir mal, an die Wand fahren, ja, was wichtig und notwendig ist. Und da hat man sich also wirklich ein paar Darsteller ausgesucht, so dass wir auch ein bisschen was zu lachen haben bei der ganzen Aktion, ja. Also, ja, einen bessern wie Klaus Lauterbach hätte man nicht als Gesundheitsminister platzieren können. Das ist mal Denk auch mal an ganz diese klar. Pirouettenmeisterin mit der 360-Grad-Wende. Genau, die ja jetzt in Afrika der Abflug machen musste, ja, die hat sich ja also sowas von blamiert. Da findest du auch medial gar nichts. Also die wurde des Landes verwiesen, ja, bei ihrem Auftritt, wo der Präsident dann ja ihr grünen Faschismus und alles Mögliche vorgeworfen hat. War das Der hat Namibia? eigentlich, ja, wo war das, Nigeria oder wo war sie zu Besuch und wollte das Land wieder mit viel Geld einsammeln und was wir Deutsche doch Böses dort getan haben. Na, der hat zu ihr gesagt, nö, also Deutschland hat ja überhaupt nichts Böses getan, aber ihr Grüne, ihr seid Faschisten und ihr tut was Böses und deshalb palte sie ihr Geld und verschwinde sie und hat sie des Landes verwiesen. Mega peinlicher Auftritt von Annalenchen, ne? Und ja, gut so, gut so. So, und dann, wenn man, also Ukraine, klar, das geht jetzt zu Ende, oder? Vollkommen klar. Dann haben wir RKI, das ist absoluter Hammer. Und dann gehen wir mal in die USA, Baltimore. So, du hast ja die Brücke sehr gut analysiert. Ja? Da gibt es ja Also ich weitere habe Kollegen von dir, die sich genau. das Ganze ja, genau unter die Lupe genommen haben. Und A, es war ganz klar, eindeutig eine Sprengung der Brücke. Ja. Das Schiff, ja, Sagst du gleich noch was dazu? Also lächerlich, wenn man sich's mal genau unter der Lupe anschaut. Und für mich halt die Frage, von welcher Seite wurde die Brücke gesprengt? Also wer hat jetzt einen Nutzen davon, dass die Brücke nun mal für 4, 5 Jahre defekt ist oder kein LKW mehr drüber fahren kann, aus dem Hafen die Kriegsschiffe nicht mehr rausfahren können und so weiter und so weiter. Was ist deine Analyse bis jetzt zu dieser Geschichte? Ja, zunächst mal muss man sehen, wie der Hafen in Baltimore strukturiert ist. Also es gibt zwei Tunnelunterfahrungen, ähnlich wie in Hamburg. Also vergleichen wir es einfach mal mit dem Hamburger Hafen. Da gibt es vier Tunnelröhren und da gehen also, wie gesagt, vier zweispurige Straßen unter dem Hafen durch. Und ähnlich ist es in Baltimore auch. Die sind zwar nicht alle parallel wie in Hamburg, aber es sind zwei Systeme an unterschiedlichen Stellen. Also insgesamt, glaube auch 8 Spuren wie in Hamburg, aber auf zwei Systeme verteilt. Und auch 4 Tunnels. Und die dürfen aber von Gefahrenguttransporten nicht durchfahren werden, wegen Tunnelröhre. Ne? Und wenn da irgendwas explodiert drin, dann hat man natürlich ein Riesenproblem. Deswegen wurde diese Brücke als Parallelentlastung für Schwergut- und Gefahrengut-Transporte gebaut. Die ist jetzt ein halbes Jahrhundert alt, wurde wartungsanfällig und man hatte von Seiten des tiefen Staates ohnehin vor, das Ding, ja, wie sagen wir mal so, wie, ähnlich wie das World Trade Center, warm abzubrechen. Ja, das heißt, die Sprengladungen, das sind 16 Sprengladungen an der Brücke gewesen, die hat man schon seit längerem da dran gehabt und hat dann irgendwann vorgehabt, die irgendwann mitternächtlich, wie es ja jetzt passiert ist, wenn nichts los ist, sperrt man kurz die Brücke, lässt keine Autos mehr drauf und dann macht's Bumm und die Brücke fällt ins Wasser. Und vielleicht, ähnlich wie in New York mit den Türmen, lässt man da noch irgendein Schiff dagegen fahren, genauso wie man gegen die World Trade Center Türme Flieger hat fliegen lassen. Ein Schiff bringt so eine Brücke nicht zum Einsturz. Ja, das ist ja keine Modelleisenbahnbrücke. Die ist schon so gebaut, dass da nichts kaputt geht, wenn auch selbst wenn so ein Ozeanriese wie dieser Containerlaster da dran fährt, also das schmeißt diese Brücke nicht um. Und man kann ja auch sehen, wenn man das Ganze mal ganz in Zeitlupe ablaufen lässt, der Containerlaster, der fährt, das Schiff fährt gegen den Poller oder gegen diesen Pylon, seine Fundamente. Und diese Fundamente, die werden ja unter Wasser sehr, sehr viel breiter. Das heißt, der ist unter Wasser schon dagegen gefahren, da ist von der Brücke noch nichts runtergefallen und hat es noch nicht gewackelt und da ist gar nichts passiert. Und dann gehen neben dem Schiff, das jetzt quasi die Fundamente von dem Brückenpylon touchiert, und zwar streif touchiert, nicht frontal drauf, sondern nur gestreift, gehen Sprengladungen los. Und dann fällt die Brücke quasi über das Vorderdeck von dem Schiff. Also das ist wie eine Krawatte, die liegt eine vierspurige Autobahn auf der Bug von dem Schiff, genauso wie wenn du eine Krawatte über deinen Schoß legst. Und das ist nicht, so würde das nicht aussehen, wenn die Brücke von dem Schiff umgeschmissen worden wäre. Dann wäre die ja quasi von dem Schiff weggefallen und nicht drauf. Und die Brücke ist ja unheimlich breit und es ist ja nur ein Pylon gerammt worden oder gestreift worden von diesem Schiff. Aber an noch vielen anderen Stellen gehen Thermitladungen los und die Brücke zerbröselt in viele kleine Schnipsel. Und für mich ist ja ganz klar, das ist ein warmer Abbruch. Und der wurde vorbereitet vom tiefen Staat. Nur, ob der Befehl jetzt auch aus tiefen Staatquellen kommt oder ob die patriotische Seite, ich habe ja schon öfters gesagt, der tiefe Staat ist kopflos. Man hat den von oben abgebaut. Man hat die Rothschild-Ebene rausgenommen und die Rothschild-Insel. Der Papst pilgert zwar immer noch an die Rothschild-Insel und viele Staatslenker auch, aber die kriegen ihre Befehle dort nicht mehr von den echten Rothschilds, sondern von denen sie glauben, dass das die Rothschilds wären. Und ich nehme an, dass der tiefe Staat hier gespielt wird wie eine Geige. Die Rothschild-Insel hat gesagt, wir müssen P. Daddy und andere pädophile Sachen zuschütten, damit das nicht publik wird. Und ihr müsst jetzt was machen. Sprengt irgendwas, was die Nachrichtensender verstopft, damit das mit dem P. Daddy nicht raus, oder P. Diddy. Ich bin zu alt für die Musik. Ja, Puff Daddy, genau. Puff Daddy, okay. Damit das nicht weiter rauskommt. Denn wir müssen gucken, das fing an mit diesem Rainier, mit Nexium. Relativ klein. Und dann Waxner mit Victoria's Secrets. Dann kam der Epstein mit seiner Insel. Jetzt P. Diddy oder Puff Daddy. Und es wird immer größer. Und da kommen ja in Zukunft, wird dann plötzlich Ray Chandler. Und da hat ja schon einer der Q-Posts gesagt, Ray Chandler ist Epstein mal 100. Also die Größenordnungen werden um Dimensionen größer. Nicht nur ein bisschen, nicht nur 50%, sondern mehrere 1000%. Und das, die müssen da irgendwie einen Deckel drauf kriegen. Das war die Angst, ja. Und da kam jetzt plötzlich die Anweisung von der Rothschild-Insel, sprengt da irgendwas, verstopft da irgendwas. Dass aber von derselben Insel auch schon die Puff Daddy-Geschichte rauskam, das wissen die Tiefstaatler nicht. Weil die Führungsebene ist ja weg. Und die Führungsebene, die macht jetzt Folgendes, oder die neue Führung macht Folgendes. Sie gibt so Sachen raus, wie das mit den Pädophilen oder mit den RKI-Files. Und dann wird wieder gesagt, und jetzt müsst ihr das und das und jenes und drittes dagegen machen, damit das nicht rauskommt. Und so verwursteln die sich immer mehr in ihrem eigenen Wollknäuel und strangulieren sich damit eigentlich letztendlich. Also denke ich, das kann durchaus sein, dass die patriotische Seite den Befehl erteilt hat, weil in diesem Hafen, aus dem jetzt kein Schiff mehr raus und reinkommt, da sind Kriegsschiffe gefangen, die eigentlich jetzt im Rote Meer gebraucht würden. Und wer weiß, was alles auf diesem Containerschiff geladen war. Diese Frau Angela Chow, die Schwägerin von Mitch McConnell, die vor einigen Wochen ums Leben kam, auf eine ganz merkwürdige Weise, die ist ja die oberste Bossin oder Chefin von diesem Containerschiff, was da die Brücke gerammt haben soll. Und wer weiß, was alles in diesen Containern ist. Aber das Schiff kann jetzt nicht mehr weg. Das wird jetzt untersucht. Der Unfall muss ja genau aufgeklärt werden. Jetzt haben die plötzlich da eine Untersuchung, die sie nie wollten. Ja. Und dann kommen Versicherungsgesellschaften. Die wollen natürlich Zahlungen vermeiden. Die eine sagen, das war das Schiff. Die sind ja versichert. Da muss wieder Lloyd's London ran. Und die sagen, nee, da wollen wir jetzt mal erst genau gucken, wer da schuldig ist. Und die haben natürlich diese Filme auch gesehen. Die wissen auch, dass die Brücke gesprengt ist. Die werden sagen, ja, Moment mal, stopp. Und dann müssten andere zahlen und die sagen aber auch, nee, das Schiff ist ja dagegen gefahren. Und jetzt wird er genauer reingeleuchtet und Biden gerät ins Trudel und fängt schon an zu sagen, ja, Moment, ich zahl's aus dem Steuersäckel. Ihr braucht gar nichts zu untersuchen. Bloß nichts untersuchen. Nein, nichts untersuchen. Ich zahle euch das, ja. Nur nicht untersuchen, nur nicht in die Unterwäsche gucken, nur nicht genau hingucken. Ja. Wie gesagt, das Wollknäuel wird immer strangulierender und die nehmen sich gegenseitig, also selber gefangen im Grunde genommen. Ja. Dann hat man ein Netz übergeworfen und sie fangen an, sich gegenseitig mit einer Netzmasche zu erwürgen. Ja. Und da spielen wir alle gemeinsam eine ganz wichtige Rolle dabei. Und das wird ja jetzt auch immer sichtbarer, wenn man zurückgeht zu 9-11. Ja? Da konnten sie solche Aktionen machen. Das hat niemand interessiert. Oder ja, da war ein geringer Anteil Alex Jones und noch ein paar. Das war uninteressant. Die wurde gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt haben wir, wenn man die Auswertungen nimmt, Frankreich 80% sind nicht mehr zufrieden. Deutschland über ähnliche Summe sind nicht mehr zufrieden. Italien. So, das heißt, die unfreundlichen Staaten, da sind so große Teile der Bevölkerung, die, ja, auch wenn es im Moment noch nicht so viele sind, aber da sind zu viele, die bei solche Dinge hinschauen, Fragesteller in den sozialen Medien sich untereinander austauschen. Und da steckt das größte Problem für der tiefe Staat und auf der anderen Seite daran erkennt man, wie wichtig das die ganze Wahrheitsbewegung weltweit war. Ja, wenn man die Landwirte nehme, die dann auf die Straße gingen und es hat sich in 18 europäische Länder, oder wo waren überall die Landwirte oder die Bauerndemos, ne? Und da siehst du, was da inzwischen Ich sage ja immer, die Macht wurde an das Volk zurückgegeben, aber das Volk muss diese Macht ja erst auch mal annehmen, ja, und auch bereit sein, etwas zu tun. Und das hängt halt damit an, nehme ich alles so hin, wie mir es in der Flimmerkiste von den Medien präsentiert wird, oder mache ich mir Gedanken? Und da sind zu viele Menschen, die sich da jetzt Gedanken machen, und damit habe sie auch nicht gerechnet. Also da ist auch was ganz Wichtiges passiert unter der Menschheit. Und das nicht ist ein nur das, Problem für sondern sie. Gerade da, um in Frankreich zu bleiben, mit den Bauern, die wollten das Militär da einsetzen gegen die Bauern. Und ganz überraschend verstarb dann einer der schärfsten Vertreter dieser Richtung, nämlich der General, wie heißt er? Jean-Louis Georgelin. 1948 geboren, Tiefstaatler mit Herz und Seele, Hochgrad-Freimaurer, also einer der dunkelsten Typen im Militär Frankreichs, und der war der Vorsitzende vom Verteidigungsrat. Und der ist plötzlich verblichen. Und ein weiterer Scharfmacher, Frédéric Mitterrand, also, glaube ich, ein Neffe von François Mitterrand, der in der 80er Jahre Staatspräsident war, auch. Und voilà, die Bauern haben keine Schwierigkeiten gekriegt. Da ist eine schützende Hand gehalten worden. Da werden Leute einfach beseitigt. So sieht's für mich zumindest aus. Die sterben plötzlich ganz opportun, und zwar für die Seite von uns. Für die Patrone. Ja. Ja. Denn es wäre einfach, guck mal, wenn die mit Panzer gegen Traktoren fahren, ja, klar. Da gewinnen die Panzer, das ist vollkommen klar. Ja, vollkommen klar. Ja, deshalb, also die Patriotenbewegung weltweit, ja, die hat eine Größe erreicht, und da kommen sie nicht mehr dagegen an. Und deshalb ihre Aktionen, die sie da am Laufe haben, ja, das ist auch der Terroranschlag Moskau, ja, wo man ja auch berechtigt hinterfragen darf. Also wie konnten die in das Gebäude rein, wo doch höchste Sicherheitsstufe, ja, man darf da, oder man muss immer, ja, beide Seiten betrachten und sich mal in die andere Lage hineinversetzen, weil auch da sind ein paar Dinge dabei, wo man, ja, kritisch fragen darf, also auch gegen die patriotische Seite. Wie war das möglich, dass die in das Gebäude da hinein konnte? Und dann die Meldung, ja, ISIS-Terroristen und so weiter und so weiter. Und jetzt die Aufarbeitung von Russland, wie inzwischen die Beweislage so aussieht, dass das Ganze eben halt doch von der Ukraine aus gesteuert war und finanziert und, ja. Aber, ja, deswegen, die Patrioten haben eine wichtige Position inzwischen eingenommen. Und das macht's für den tiefen Staat nicht nur schwerer, sondern man kann es an den Punkten, die man jetzt allein 2024 präsentiert bekommen habe, kann man es ganz klar erkennen, die haben keine Chance mehr. Die kommen mit ihrer New World Order nicht mehr durch. Das funktioniert nicht mehr. Ne? Ja. Ja. Also das ganze Thema ist eigentlich Grenzsetzung. Ja, der tiefe Staat hat gemeint, für ihn gibt es keine Grenzen, und er kriegt neue gesetzt. Und er rennt voll gegen die Wand. Und ja, klar, diese Krokusgeschichte mit der Stadthalle in Moskau, da sieht man deutlich, dass der Putin im eigenen Revier immer noch Tiefstaatler drin hat. Also ich glaube, dass die Waffen vorher drin waren. Die sind nicht zu dem Zeitpunkt durch zwei Polizeikordons mit Personendurchsuchungen und so weiter durchgebracht worden. Die waren da schon drin. Das sind ja Langwaffen, die kannst du nicht verbergen. Aber das ist auch eine vorgeplante und vorbereitete Sache. Da sind unbewaffnete Männer rein, haben innen drin die Waffen gekriegt, die schon dort waren, und haben dann angefangen, herumzuballern. Und das heißt, der tiefe Staat ist in Moskau. Moskau ist das Pendant zu Washington DC. Und was heißt drain the swamp? Ja, das heißt in Amerika Washington. Und das heißt in Russland Moskau. Und der Oberbürgermeister von Moskau, der soll ja, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, viel zu früh bedauert haben, dass da Tote sind. Ah. Nämlich bevor da überhaupt rumgeballert wurde. Das heißt, er hat nicht genau auf die Uhr geguckt und hat zu früh irgendwelche Äußerungen gemacht. Oder das Oberbürgermeisteramt, ich weiß nicht, ob er es persönlich war. Und das ist immer so eine Geschichte, die verräterisch ist. Wenn die Zeitschiene nicht mehr stimmt, Und wenn einer zu früh irgendwas berichtet über was, was geplant war, und dann kommt, dann weiß man, das ist einer von denen, die es mitgeplant haben. Oder zumindest, der eine Information hat von jemand, der es mitgeplant hatte. Das ist ja auch BBC London, ist das ja passiert beim World Trade Tower 7, ja, bei dem Turm Nummer 7. Die hat ja schwadroniert vor laufender Kamera, die zum Fenster hinaus geguckt und das Gebäude gefilmt hat, dass das Gebäude schon eingestürzt ist, obwohl man sieht es hinter ihr noch stehen, und dann bricht's, während sie schwadroniert, irgendwann zusammen. Und da weiß man natürlich, Zeitmaschine gehabt? Nein, nur zu früh gebabbelt. Ja. Und deshalb Tiefstart Russland. Ja, der Putin hat den ja schon ziemlich ausgehöhlt. Ja. Er hat ja auch Rothschilds des Landes verwiesen oder Zionisten allgemein. Aber da ist auf jeden Fall auch noch, wenn es nur ein geringer Prozentsatz ist, ja, klar, er muss da manche Dinge ja dann auch noch mitspielen, ja, um sie in die Falle zu führen. Aber das mit dem Attentat Moskau wirft auf jeden Fall auch Fragen auf. Und ja, da warten wir erst einmal noch weitere Ergebnisse ab. Ne? Also ich kenne es jetzt noch nicht, ja, zu 100%, war es von der Seite, wie ist das Ganze durchgezogen worden. Das natürlich tiefer Staat USA hinter dem Ganzen steckt, ist vollkommen klar, mit den ausführenden Organen der Ukraine und so weiter. Vollkommen klar. Wir wissen ja auch, warum. Ja. Also ich denke, dass die Patrioten, die haben rechtzeitig das Double vom Obama in die Downing Street geschickt, damit der Eindruck entsteht, das Ganze ist von CIA, MI6 und Mossad geplant und von der Ukraine durchgeführt. Ja. Also da sollen diese Schlussfolgerungen auch gezogen werden von den Patrioten, also von den Wahrheitsbewegten, nämlich von uns. Ja. Die schon ein bisschen weiter sind, die wissen ganz genau, der Obama ist es nicht persönlich gewesen, sondern da laufen Dubletten rum. Und die müssen jetzt Rollen spielen, die quasi die Spur, also man wird ja wirklich fast mit der Nase, mit dem Ring durch die Nase zum Ziel geführt. Ja, also das, und dann gehen natürlich solche Forensiker wie jetzt auch Tom Lawson hin und untersuchen das. Und das sind, ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip schon kennt, diese sogenannten Minutemen. Da gibt es ja diese Atomraketen, diese Minutemen-Raketen. Aber die sind nur benannt nach diesen Minutemen, die im Unabhängigkeitskrieg schon eine wesentliche Rolle gespielt haben. Das waren die Minutenmänner, die in Schnelligkeit Nachrichten transportieren konnten zu Pferde mit Depeschen oder verbreiten konnten, angefangen mit Zettel an die Zäune hängen bis hin zu lokale Presse, ja. Und diese Minutemen, die gehen heute übers Internet recherchieren in einer Geschwindigkeit, dass also innerhalb von Stunden eine sogenannte Verschwörungstheorie plötzlich die Realität küsst, und es ist ein Kriminalfall geworden. Deswegen sage ich, wir sind in diese Phase eingetreten, der Kriminalfälle. World Trade Center, das hat noch Jahre gedauert, bis da die Öffentlichkeit soweit war, zu sehen, dass da irgendwas geschoben wurde und dass es Schiebung war. Und jetzt geht es innerhalb von Stunden. Ja. Noch der letzte Punkt, wo ich noch drauf eingehen will. Deine Einschätzung, englisches Königshaus beziehungsweise City of London. Und das war ja jetzt auch in den letzten Tagen mit Kate und Double und da, und jetzt heute kommt schon wieder ein neues Fake-Bild, ja, mit Kate, wo man schon analysieren konnte, das ist aus 2023. Also für mich ist City of London unter Kontrolle gefallen, ja, oder wird gerade unter Kontrolle dem Absturz vorbereitet. Und City of London spielt ja, wenn man die weltweite neue Weltordnung und alles betrachtet, mit die größte Rolle, zumindest finanziell. Ja. Und wie ist da deine Einschätzung? Also das Königshaus ist am Arsch. Das Königshaus war schon falsch. Das heißt, die sogenannten Royals waren die falschen Royals. Da müssen wieder die Richtchen hin. Ja, Mountbatten. Die kommen ja aus der das sind Pelzer. Die kommen aus Battenberg. Ja. Aus Battenberg in der Pfalz, also Englisch Mountbatten. Und denen hat man quasi ein Kuckucksei ins Nest gelegt und daraus dann die jetzige royale Linie gezüchtet. Und ich weiß nicht, ob bekannt ist, Jack the Ripper war einer von diesen falschen Royals. Deswegen konnte auch nie aufgeklärt werden, was da wirklich dahinter steckt. Und es sind immer sexuelle Dinge und tierische, bösartige, teuflische Dinge. Und deswegen sind die völlig aus dem Spiel genommen worden. Einer nach dem anderen ist eliminiert worden. Und man kann jetzt spekulieren, ist die Kate umgebracht worden von denen oder wie ist das? Oder ist sie in Sicherheit gebracht worden? Und was ist mit Lady Di und so weiter? Da lassen wir uns noch überraschen. Das kann man nicht im Einzelnen genau sagen. Aber auf jeden Fall, der Plan war schon von Anfang an, diese Royals schichtweise abzubauen, aus dem Spiel zu nehmen. Gleichzeitig auch damit die Führung der City of London zu unterlaufen und denen den Status der Weltführung wegzunehmen, der finanziellen Weltlenkung. Und wie das jetzt da im Einzelnen abläuft, ist halt einfach Choreografie. Also da würde ich mich nicht drum kümmern. Die kommen alle weg. Da bleibt keiner übrig. Da gibt es keinen Nachfolger. Und wenn, dann ist es irgendeine Linie, die wieder die echten sind. Ja, und das ist jemand, den wir bislang wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben oder wahrgenommen haben und kennen. Und es wird auch in einem möglicherweise später zu errichtenden Deutschen Reich ähnlich laufen. Da kommen dann plötzlich Gesichter, die keiner kannte. Und da sind sicherlich noch Überraschungen angebracht. Aber zunächst mal müssen die Giftpilze raus. Und das hat man jetzt gemacht. Man hat also diese ganzen Knollenblätterpilze da aus dem falschen Königshaus, die hat man entfernt. Ja, also auch der Punkt zeigt, ja, dass wir, ich sage immer, wir sind im Finale, ne? Wir sind wirklich in der finalen Endphase. Wann der Groschen dann letztendlich fällt, das weiß keiner von uns, ja. Und wir wollen ja auch nicht dahin spekulieren. Und es gibt ja immer wieder diese Datumsankündigungen. Was jetzt bevorsteht, ist auf jeden Fall der 8. April. Sonnenfinsternis. Ja, da werden wir auf jeden Fall genau hinschauen, ja. Und es gibt mit Sicherheit ein Riesenthema. Und ich habe da vor nichts Angst, weil eins ist klar, der tiefe Staat ist nicht mehr handlungsfähig. Er richtet noch Schäden an, ja, in jeder Art und Weise. Aber er ist nicht mehr handlungsfähig, um damit das Ruder rumzureißen, um, ja, dann ihre Pläne weiter voranzutreiben. Dazu sind sie nicht mehr in der Lage. Der genialste Schachzug war ja von Trump. Ja, er wird auf Twitter als Präsident damals gesperrt. Dann gründet er sein eigenes Social Media Unternehmen und hat jetzt 5, 6, 7 Milliarden, hat Soros vom Vermögen überholt. Also, der Schuss ging auch nach hinten los, im wahrsten Ja, Sinne des Wortes, oder? das war mir Wahnsinn. klar. Das war mir klar. Der gewinnt dabei. Also, wer ein bisschen über die Geschichte von Trump weiß, weiß auch, dass er schon seit jeher ein Mafia-Jäger war. Der ist Spielcasino-Besitzer geworden, um eine Honigfalle für die Mafia zu sein. Er ist Großbauprojektführer geworden, also diese Trump Towers, die er überall gebaut hat, um eine Honigfalle für die Mafia zu sein. Und er ist Präsident geworden als Honigfalle für die Mafia. Der ist nicht Präsident um des Präsidentenseins willen, sondern nur als Honigfalle für den tiefen Staat. Die weltweit größte Mafia, das ist sein Meisterstück, die zu Tode zu bringen. Und die tut er jetzt so in ihre eigenen Fäden verwickeln, die sie weltweit gesponnen haben, dass sie sich damit selber strangulieren. Und im Grunde genommen zeigt mir das, dass da noch eine viel, viel höhere Macht am Werk ist. Sieht mir jetzt, du hast jetzt mit der Sonnenfinsternis da angesprochen. Ich habe es im Podcast 242, glaube ich, gesagt. Das war das Podcast mit dem Titel Von Salem nach Ninive. Da geht es um Grenzen. Also zunächst mal geht es darum, Aleph Tau oder Alpha Omega oder AZ, A bis Z, das ist ein Ausdruck, den Gott für sich selbst beansprucht und sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Ich habe alles gemacht und ich führe es auch zum Ziel. Und Diese Sonnenfinsternis ist der Abschluss von zwei Buchstaben, die quasi über den amerikanischen Kontinent gemalt wurden, nämlich Aleph Tav. Und das sind die Buchstaben im hebräischen Alphabet, die wir mit A bis Z oder im griechischen Alphabet Alpha Omega kennen. Anfang, Ende, Beginn oder Schöpfung und Ziel. Und ich sage immer, Gott ist ein Patriot, ist ein Nationalist. Gott hat gesagt, macht Staaten, macht einzelne Kulturen, macht, verteilt euch auf der Erde und macht euch die Erde untertan. Und der Nimrod, der hat gesagt, nee, wir bleiben in Babylon, bauen einen riesen Turm und machen eine globalistische Welt, eine Weltregierung. Und dann kam Gott und hat gesagt, nö, das machen wir nicht. Sondern dann kam die Sprachverwirrung und damit wurde das wieder viele Kulturen, viele Nationen, viele Sprachen und es wurde geteilt. Und der Grund ist ziemlich einfach. Die Leute, die in einem System Verfolgung erleiden, um der Wahrheit willen, die müssen fliehen können in ein anderes. Und wenn alles global ist, dann kann man nicht mehr irgendwo hin. Und das wollte Gott vermeiden. Und deswegen hat er darauf bestanden, dass das einzelne Länder bleiben, einzelne Kulturen bleiben und die untereinander konkurrieren müssen. Wenn dann eines zur Diktatur wird und denen die Bevölkerung weglaufen, ja gut, dann geht's wirtschaftlich bergab und den Nachbarkulturen geht's wirtschaftlich bergauf, weil die klugen Leute alle zu ihnen rennen. Und dann ändert sich das und die Diktatur hört auf. Ja, das ist dann so eine Art Gemengelage, in der immer so eine Art stabiles Gleichgewicht im Durchschnitt bleibt. Im Statistischen bleibt da ein gewisses Gleichgewicht. Und Gott will das so. Und deswegen ist er Nationalist oder Patriot. Und er will die Grenzen zwischen diesen Kulturen. Und das, was der Globalist wollte, oder die Globalisten-Clique vom World Epstein Forum, die wollten die Grenzen einrennen. Und zwar nicht nur nationale Grenzen, sondern auch Grenzen der Moral, die Grenze zwischen Mensch und Maschine und die Grenze zwischen Mensch und Gott und all diese Dinge. Naturgesetze einreißen und gesunde Menschen krank machen und kranke Menschen angeblich gesund machen, aber nicht wirklich. Ja, das ist jetzt zu Ende. Denn Gott hat gesagt, wir wollen wieder Grenzen. Der Löwe von Juda hat gebrüllt. Also man muss sich mal, vielleicht mache ich das irgendwann mal in einem Podcast, zu erklären, was der Löwe von Juda ist. Als Jesus auf die Welt kam, wurde das angezeigt durch eine Sternkonjunktion, die wir als den Stern von Bethlehem kennen, im Sternzeichen des Löwen. Und der ist bekannt als der Löwe von Juda. Dieses Sternzeichen hat einen Sinn. Es geht zurück auf eine alte Prophetie, die der Mann namens Jakob, der von Gott Israel genannt wurde, bei einem vierten Sohn, nämlich dem Juda, gab und gesagt hat, du bist ein Löwe. Und seitdem gilt dieser Löwe von Juda, das ist dieser Begriff. Und der hat es mit dem russischen Bär und mit dem amerikanischen Adler in den Bund gesetzt, als Oberbefehlshaber, hat seine Buchstaben auf den amerikanischen Kontinent, also der jetzt gerade noch ebenso verbliebenen Weltmacht, gemalt und hat gesagt, ich bin das Anfang, der Anfang und das Ende und ich will wieder Grenzen sehen. Ninive, 8 Ninives werden da jetzt am 8. April von der Sonnenfinsternis gestreift. 8 Ninives, alle auf einer Linie. Und wenn wir zurückgehen in der Geschichte, Ninive, das sind die heutigen Kurden, und die damalige Stadt Ninive, das ist heute Mosul im Nordirak, waren die Weltmacht zu der Zeit von Jona. Und die haben auch Grenzen aufgelöst und haben gemeint, sie können schalten und walten, wie sie wollen. Und dann hat Gott den Jona geschickt und hat gesagt, ruf die zur Ordnung, wenn sie Buße tun, ist gut. Ja. Und das haben die tatsächlich. Also das wundert mich heute noch, dass die das haben. Und daraufhin wurden Grenzen wieder hergestellt, Ordnungen wieder eingeführt. Rechte wieder instand gesetzt. Und das ist genau das, was wir sehen. Diese Sonnenfinsternis am 8. April, die hat eine tiefe Bedeutung. Weil sie im Grunde genommen das Zeichen dafür ist, Ninive, der Buße, der Umkehrmoment. Hier werden wieder Grenzen reinstalliert. Und wieder Grenzen gesetzt. Nicht nur nationale, sondern auch moralische, juristische, ethische, wie auch immer. Und das hat auch meines Erachtens der Mark Mobile so schön dargestellt. Der hat ja mit dem General Michael Flynn aus den USA, der ja auch ein Christ ist, ein ganz überzeugter Christ ist, Kontakt gehabt und die haben darüber gesprochen, wo liegt denn jetzt eigentlich der Wendepunkt? Was müssen wir kleinen Leute machen? Da hat der General Flynn gesagt, wir müssen als Männer in den Familien wieder die Führung übernehmen und wir müssen vor Gott Verantwortung haben und für unsere Familien verantwortlich sein und für unser Vaterland. Diese drei Dinge, Gott, Familie, Vaterland, in der Reihenfolge, das ist das, was jetzt kommt. Und wer diese Umkehr mitmacht, der hat aus Ninive gelernt. Ja, Grenzen werden wieder gesetzt. Ja, wenn ich mal zurückgucke in frühere Zeiten, ja, die 60er Jahre waren ja gekennzeichnet von dieser Befreiung. Grenzen weg. Man hat gesagt, damals Bewusstseinserweiterung durch Drogen und die freie Liebe und so weiter. Was hat das für Leid gebracht? Wie viele Drogentote hat es gebracht? Ja, die ganze Drogenmafia ist damit befeuert worden. Und auf der anderen Seite die Beschaffungskriminalität. Und wie viele Kinder sind nicht mehr in Familien aufgewachsen, sondern mit alleinerziehenden Mamas und unter großen Schwierigkeiten, wirtschaftlich und anderen Dingen. Und das muss wieder weg. Wir müssen wieder die Väter instand setzen, dass die Vaterschaft wieder was gilt, die Familie wieder was gilt, die Kinder nicht mehr von Schullehrern erzogen werden, sondern von den Müttern. Und das Ganze in Verantwortung vor Gott. Die Grenzen müssen wieder her. Und ich denke, das ist der Weg, der hier beschrieben wird. Wenn man das in der Nussschale, also in knappen Worten sagt, dann geht es nur um Grenzen wieder neu ziehen. Und das ist konservativ sein. Ja, also im besten Sinne des Wortes. Man nimmt Altbewährtes und setzt es wieder instand. Ja, diese Worte, ja, lassen wir jetzt über die Ostertage wirken. Wir haben wieder deutlich die Zeit überschritten. Aber wir sind bei 60 Minuten. Ja, wir können noch eine Stunde weiter. Aber ja, wir sagen an der Stelle dann mal soweit okay. Wir warten jetzt den 8. April ab, weil es wirklich eine spannende Phase jetzt nach Ostern gibt. Und dann werden wir vielleicht danach ein weiteres Gespräch führen. Gerne. Und freue uns natürlich auch auf deine weitere Ausführungen in deine Wahrheitsjäger-Sprachnachricht. Weiter so, wir bringen es zu Ende. Ich sage an der Stelle, ja, frohe Ostern und genieß die Tage und lasst mal ein bisschen, ja, auch das Ganze auf euch wirken. Ostern ist jetzt auch wieder so eine Phase, wo man mal ein bisschen so in die Ruhe einkehren kann und vielleicht da draußen in der Natur das Ganze ein bisschen auf einen wirken lässt. Also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute und ich sag mal bis bald.